Die Pointe dabei ist, dass ich nachher muss Polizei sagen, ihr habt an sich nichts Böses, macht man darf im Café. Aber ihr habt das Hausverbot missachtet. Und das ist genau diese Druckknopftechnik. Ein ganz gewöhnlicher Privatmann drückt auf den Knopf, sagt Hausverbot, ich Besitzer. Und schon fuselt die Polizei, um ihm zu Willen zu sein. Und dieses Hausverbot hat sich dann begeistert auf Schulen, Universitäten und so weiter. Irgendwann war immer jemand, der das ausrechnete. Auch beim öffentlichen Ding. Und an so kleinen Beispielen sieht man gut, wie das zusammensteht zwischen dem einzelnen Privatmann, der die aufrechte, begeisterte Hausrechtsgesinnung hat, und der Polizei, die dann nächtig nachrennt, sich sofort herstellte. Also all die Leute liefen noch, die das geschrieben hatten von Blaumann. Das war die Novak, der Karasek, der Stadtbahn West-Karasek und so weiter. Das ist alles noch nicht so lange hin. Ich bin nämlich damals auch öfters in Blaumann gesagt, ich habe der Bürger nicht getarnt und bin unerkannt und subversiv zu meinem Café gekommen. Du hast einen super sicheren Handel getrunken, das erkläre ich mir kurz. So, und ein gutes Buch von mir, das ist nicht aufgefallen. Die bekannte Kugelschädel Adorno und Horkheimer sind ja mit Vorliebe ins Land. Ja, jedenfalls hat Asta, ja, jetzt weiß ich auch, ob ich das jetzt nicht finde, weil es weiter vorne ist, die Haltung, also die Herausbildung einer Studentenbewegung, die Entstehung dieses Anti-Imperialismus in der deutschen Linken. Als eine bestimmte mythisch aufgeladenes, auch Verschiebung von dem revolutionären Subjekt Arbeiterklasse, was man hier einfach nicht hatte, ja, was man wirklich realistischerweise vergessen konnte, als eine handelnde, daseinende Klassenbewegung, ja, so, auf den Tiamontismus, das heißt in dem Fall auch, seht euch an, was die im Algerienkrieg, dann kurz wieder was um 1960 rum, ganz, ganz groß rausgebracht von Sartre für die westliche Linke, ja, es wird gut geschildert, der Prozess gegen den Kofferträger, also Kofferträger ist ein Ehrenname für den französischen Staat gewesen, den Janson, Jeanson oder Janson, ja, oder Sartre sich voll im Sinne des Vorworts zum Fanon-Buch dann auch um diese Zeit, Anfang 60er Jahre, das voll eingeschlagen hat und was ein Befreiungsschlag auch hier war, das habe ich selbst damals noch sogar als kleiner Junge, so mit 12 Jahren miterlebt, was das für eine Befreiungsatmosphäre war, die durch so ein paar Bücher, durch so ein paar Vorworte, durch so ein, ja, also einfach in diesen Muff dieses Friedhofs der Adenauer Erhard Zeit, wo du wenigstens die Pardon in Deutschland hast, um wenigstens lachen zu können über diese Zustände jeden Monat und so, ja, oder diese konkret mit ihrem Geifer und auch so selbst so popelig und so, so Denunzianten haben auch schon ein bisschen dieser Konkretspiel der Konkretlinke, das war nicht sehr erquicklich, aber diese große Geste eines Sartre etwa, an all diesen, bei all diesen Punkten, wo er interveniert und sagte, ja, ich stelle mich voll und ganz gegen den französischen Staat, diesen scheiß Kolonialstaat, diese ganze ehrbare Linke, ja, die kein anderes Anliegen zu haben scheint, die KP und ihre ganze Massenorganisation, diese Gewerkschaften, CGT und, ja, die ehrbare Linke, die schön das Maul hält, was da für ein scheiß Krieg, für ein dreckiger Krieg, Kolonialkrieg noch geführt wird und so. Und da stelle ich, sagte mich jetzt eben da als Repräsentant der radikalen Linken und als Existenzialist und als Mensch und so stelle ich mich dem entgegen, ja, egal ob ich ein Einzelner bin und alle Einzelnen sollten das, den existenzialistischen Sprung und Entwurf und alles schwang dann da mit. Und das hat eine große Ausstrahlung auf dieses verlorene Häufchen in Deutschland, in Westdeutschland gehabt. So, solche Gesten und solche Dokumente auch, das wird sehr schön geschildert. Da wird das sofort aufgegriffen und wups, war jetzt plötzlich das revolutionäre Subjekt endlich da. Es war nicht in den deutschen Zuständen, sondern es war, du konntest dich moralisch, konntest du dich jetzt erstmal so wie die Kofferträger Linke, also die wirklich gehandelt hat, für die algerischen Genossen, die wirklich was getan hat, konntest du jetzt auch erstmal moralisch dich sozusagen so, deine Identität, wie man dann später sagen würde, konntest du dich irgendwie verorten, ja, das geht jetzt alles ein bisschen durcheinander, dann müsste jetzt diesen Topos der ortlosen Linken in Deutschland, der dann eine große Rolle bei Brückner auch spielt, ja, der ortlosen Linke, die sich eigentlich nur im Weltmaßstab verorten kann, sozusagen ein proletarischer Internationalismus, der hochgehalten wurde, aber ohne Proletariat in Deutschland. Das ist das Grundproblem, ja, ohne revolutionäres Proletariat. Natürlich gab es ein Proletariat, weil es haufenweise Lohnabhängige gibt, eine hohe Ausbeutungsrate. Aber das revolutionäre Proletariat, das Mythos, ist einfach nicht da in Deutschland. Kann auch in Deutschland unter diesen Zuständen nicht sich, das geht nicht aus. Es gibt deutsches Proletariat, kann kein deutsches Proletariat in dem Sinn als revolutionäres Subjekt geben. Das war klar und das ist eigentlich spätestens seit der Schwa klar, seit diesem Grundversagen.